nicht in lauten Beten, nicht im Sang, auch nicht in der Predigt Orgelklang, auch nicht in den Heiligen, hör es hier, alle meine Quellen sind in dir. Nicht in den Gefühlen, die ich hab, auch nicht in den Freuden deiner Gab, laut in meinem Herzen tönt es hier, alle meine Quellen sind in dir. Alle meine Wünsche kennst du, alle meine Unruhe stillest du, alle meine Sehnsucht sag ich dir, alle meine Quellen sind in dir. O du mein Geliebter, du bist mein, kann es auch im Himmel schöner sein, wenn ich mit den Heiligen jubiliere, alle meine Quellen sind in dir. Bist du nicht mein Schatten vor der Wut? Bist du nicht mein Schutz in Sturmesflut? Auch in dürrer Wüste sing ich dir, alle meine Quellen sind in dir. Die gewaltigen Feinde toben sehr, doch stets gabst du deinen Namen Ehr. An dich glaube ich und triumphier, alle meine Quellen sind in dir. O du meine sichere, stolze Ruh, meine Burg und Festung, Jesus, du,